nicht, was ich da gesagt habe. Das Ding, Eumes mit Ohrwurm! Bam, bam, bam! Mal ohne Scheiß jetzt, ich will einfach nur manchmal in meine Hose kacken jetzt. Und dann sage ich das zu Kevin und dann sagt er, oh, ich will auch mal deine Hose kacken. Dann sage ich, du kannst doch nicht in meine Hose kacken, deswegen hat sich jetzt schlimmer auf der XXL gehört, wenn du 7 Euro gekostet hast, dann passt ordentlich Scheiße drin. So, das war's jetzt. Tschüss, ich hab Bock auf dich. Ihr seid auch so nett heute, Alter. Sehr schön.